Gordon Sherwood erinnert sich an seine Kindheit. Mit 8 Liedern aus seiner Kindheit, Felicitas Brest und Mascha Dimitrieva. When I was a child. Thank you.

Oh. is Santa Claus pursuing his course in bringing us many glad tidings and joys. Thank you. Gordon Sherwoods Lieder aus meiner Kindheit, Songs from my Childhood, mit Felicitas Brest und Mascha Dimitrieva im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Die letzten beiden Lieder waren dem Weihnachtsabend und dem Ostermorgen gewidmet. Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem, nämlich dem Fegefeuer in Ingolstadt. Adrian Sieber mit Bühnenmusik dazu, eine Suite für Kammerensemble um Luca Juhat, den Akkordeonisten. In Ingolstadt ist zünftig, da gibt es eine Pferdebahn. Der eine heute halt, zirkt nicht, der andere, der ist lahm. Der Kutscher, der ist bucklig, die Radeln, die sind krumm und alle 5 Minuten, der fliegt der Wagen um. Die Clementine gibt mir immer nichts. Wenn du mir ewig in nichts Ingolstadt gibst, bitte, ist zünftig. Das ist dein schlechtes Gewissen. Der eine heute halt, zirkt nicht, mit dem Rölle gehabt. Der andere, der ist mit dem Rölle gehabt. Der Kutscher, der ist bucklig, er traut sich die Radeln, nicht in dein Wasser. Und alle 5 Minuten. Er hat einen Hals wie ein Wurm. Wie war es mit dem Hund? Wie ein Wurm. Es hat ihm jemand Stecknadeln in die Augen getan. Der eine heute zirkt nicht, der andere. Sie sind gesehen worden. Wie Unmensch. Sagen Sie Ihre Lektion auf. Können Sie rauchen? Schon immer. Kein Wasser. Können Sie stehen? Hast du was mit dem Rölli gehabt? Hm. Können Sie rauchen? Sie sind gesehen worden. Können Sie rauchen? Sagen Sie Ihre Lektion auf. Können Sie rauchen? Rauchen? Schon immer. Kein Wasser. Er hat einen Hals wie ein Wurm. Immer müssen Sie mich beneiden. Sie tun es nicht anders. Thank you. Mann, Sie steigen mir nach. Gebettelt wird bei uns immer am Freitag. Sie belästigen mich. Fräulein Olga, ich werde es Ihnen geduldig entwickeln. Umweg oder Fluchtweg? Warum stellen Sie dem Räuber nach? Da besteht eine begründete Vermutung. Und wenn die stimmt, ist es mit dem Knaben nicht immer ganz richtig. Der Knabe ist ein finsterer Heide und hat's mit der Magie. Wir nützen ihn aus und wir spießen ihn auf, aber wir sichern ihm eine Art Unsterblichkeit zu. Thank you. Ich bin imstande der Todsünde. Ich muss beichten. Aber ich habe vergessen, wie man es macht. Ich, armer, sündiger Mensch, klage mich an vor Gott, den Allmächtigen und euch, Schwester und Gottesstab, dass ich seit meiner letzten Beichte vor wie vielen Monaten folgende Sünden begangen habe. Das vierte Gebot, wie oft. Gegen das sechste Gebot. Lass dir sagen, du versündigst dich so. Ich muss mich fürchten. Der ist für den Teufel besessen. Das ist schon gegen das siebente Gebot. Jesus. Gegen das achte fahr Gebot. Aus, wie oft. Unreiner Geist, fahr in ein Schwein. Fahr in deine Schweine. Den könnte ich gleich essen. Einen Pfarrer. Gegen die sieben Hauptsünden. Ich bitte um eine heilsame Buße und um die priesterliche Lossprechung. Das probiere ich. Luca Juhart und Ensemble mit Bühnenmusik zum Fegefeuer in Ingolstadt, eine Suite von Adrian Sieber. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2 und das Ensemble Octopus für Musik der Moderne entführt uns jetzt in die Welt der Illusionen. Illusions von Jelena Tarabanova. Thank you. Illusions von Jelena Tarabanova für Fagott, Tuba und Klavier, gespielt vom Ensemble Octopus für Musik der Moderne. La nuit et la lumière, die Nacht und das Licht. Von Elke Tober-Vogt im Concerto Bavarese. Thank you. Die Nacht und das Licht, von Nino Viania und Lela Mechtitlice gespielt, komponiert von Elke Tober-Vogt. Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Ach, damals. Ja, was damals? In der Suite Nostalgique von Taras Jaschenko erfahren wir es. Für Klarinette und Klavier mit Markus Schön und Taras Jaschenko selbst. Thank you. Markus Schön und Taras Jaschenko mit der Suite Nostalgique von Taras Jaschenko. Das Casal-Quartett ist immer neugierig und möchte neue Musik entdecken. Wir möchten uns nicht auf einen Teil dieses reichen Schatzes beschränken, sondern aus allen Bereichen schöpfen. Hier schöpfen sie aus dem ersten Streichquartett von Ulrich Stranz. Thank you. Das Casal-Quartett mit dem ersten Streichquartett von Ulrich Stranz. Sie hören Bayern 2, das Concerto Bavarese. Masha Dimitrieva mit Boogie und Blues von Gordon Sherwood.